überrissen und mir zu 100 plus 7% den Arsch aufgerissen. Denn ich liebe es zu rocken, ich will es live die Hütte brennen. Und wenn die Band so richtig auftritt, trenne ich mich vom letzten Hemd. Das ist, wie ich Rock schon zelebriere. Das ist, wie ich Rock schon definiere. Das ist, wie ich Rock interpretiere. Auf so einen langhaarigen Abend hab ich heute Bock. Streng nach der Definition von Rock. Hey! Die Windmaschine ist ab der Woofer, die Körper sollen nur so wehen. Das Solo läuft voll aus dem Ruder und die Gitarre braucht System. Der miese Sound soll uns nicht stören, Bass und Snare sind gut gemischt. Die Leute wollen noch einhören und die Frauenquote heute besteht. Das ist, wie ich Rock schon zelebriere. Das ist, wie ich Rock schon definiere. Das ist, wie ich Rock interpretiere. Zeigt, dass man's liebt, ist das kein poser Rock. Sie sagen, lass das Englisch, ich sag, mach mal, wir sind unbegradet. Unser Klarstellung gibt's jetzt in Rock'n'Roll so hart. Das ist, wie ich Rock schon definiere. Das ist, wie ich Rock interpretiere.